Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen auf FSK auf 93,0. Das, was ihr gerade gehört habt, müsste neue Musik aus China gewesen sein. Vielleicht kam die Musik aber auch gar nicht aus China. Das wissen wir nicht. Wir wissen auf jeden Fall, über welchen Ort der Welt wir als nächstes reden. Und das ist quasi Hamburg. Hamburg, beziehungsweise in Hamburg redet man über Deutschland allgemein. Und zwar in der Ausstellung von Judith Hamann im Schulmuseum. Und diese Ausstellung beschäftigt sich mit den Euthanasie-Morden. Wir nennen das jetzt mal Euthanasie, obwohl der Begriff ja auch eigentlich abgelehnt wird. Durch Ärzte während der Nazizeit. Und vor allem betrachtet sie das Thema eben nicht unbedingt aus der Opferperspektive oder mit Fokus auf die Opfer oder die Praxisen oder sonst irgendwas, Praktiken oder sonst irgendwas, sondern es geht um die Ärzte, es geht um Kontinuitäten, es geht um ja, Kontinuitäten, die eben auch Perspektiven für unsere Zukunft aufzeigen. Ja. Ja, und es geht auch nicht nur um die Morde an Behinderten, sondern auch um die wissenschaftlichen Experimente, die zum Beispiel mit Juden, Sinti und Roma und Kindern gemacht worden sind. Und ja, insgesamt denke ich, ist es eine sehr spannende Ausstellung zu Ethik in der Medizin und zu Ethik in den Naturwissenschaften generell. Ja, und das ist auch eine Ausstellung, die im Zusammenhang mit einer anderen Ausstellung dort in diesem Schulmuseum Platz gefunden hat. Die andere Ausstellung, wie hieß sie nochmal, irgendwas mit Demokratie stärken. Rechtsextremismus bekämpfen, ist halt so ein Wischiwaschi-Friedrich-Ebert-Stiftung-Titel. Aber auch das haben wir uns angeschaut und das war inhaltlich eigentlich sehr interessant. Ja, Schautafeln zu rechten Erlebniswelten, Frauen in der Neonazi-Szene und vor allem sehr viele Schautafeln mit vielen Ermordeten von Nazis nach 1990. Ja, und das ist, also dieses Museum ist, glaube ich, hauptsächlich besucht, oder es heißt ja auch Schulmuseum, es ist hauptsächlich besucht von Schulklassen, die dann eben in dieser Demokratie-Stärken-Ausstellung über Rechtsextremismus informiert werden. Da hat man auch dann bei einem Feedback-Tisch sozusagen, haben ganz viele Schüler, die so zwischen 12 und 16 gewesen sein müssen, aufgeschrieben, dass sie das sehr interessant fanden, informativ, dass es ein ganz neuer Themenbereich für sie ist. Ja. Da fand noch was ganz Interessantes statt, und zwar Simulation eines Unterrichts zur Kaiserzeit, glaube ich, war das, oder? Ja, und das war äußerst skurril. Die Kinder hatten nämlich alle Hemden an und irgendwie mussten die Mädchen auch noch Röcke dazu tragen, tatsächlich. Und so geflochtene Zöpfchen. Und vielleicht ist das ja auch eine pädagogische Methode, wenn dann den Kindern der Schulunterricht mal wieder nicht so lieb ist, dann zeigen die Lehrer, das kann auch alles noch viel schlimmer sein, anstatt ihren eigenen Unterricht besser zu machen. Ja, genau das. Ich hatte so eine Begegnung auf dem Klo mit zwei Mädchen, die dann gesagt haben, das ist viel strenger als bei uns, jetzt mag ich unseren Unterricht doch viel lieber. Das war ja ganz schlimm früher und so, ja. Ja, aber die eigentlich für uns relevante Ausstellung war eben die von Judith Hamann. Und sie hat uns netterweise in einem Audiorundgang durch diese, man kann es ja auch eher künstlerische Installation, also so eine Gesamtinstallation geführt, die auf dem Flur beginnt und dann in den Raum weiterführt. Und ja, wir würden euch jetzt einfach mal in diesen Audiorundgang entlassen. Also, wir befinden uns hier im Schulmuseum in Hamburg in der Seilerstraße. Ich bin Judith Hamann, habe ihr im Rahmen von Demokratie stärken, Rechtsextremismus bekämpfen, in diesem Zusammenhang eine Ausstellung, die vor 2 Jahren schon mal in der Ärztekammer Hamburg, Kassenärztliche Vereinigung, zu sehen war. Die habe ich sozusagen hier nochmal aufgebaut mit den Möglichkeiten, die so räumlich so vorhanden waren. Jetzt ist der Flur da, damit, also vorm Eingang rechts steht eine Vitrine, das ist sozusagen Entree für die Ausstellung. Und da sieht man ein Bild, also richtig gemalt, was ein Bett darstellt mit einem Netz drüber. Und solche Netze wurden in der Psychiatrie verwendet, um die Patienten zu fixieren. Und das war für mich, das habe ich eigentlich erst später gemalt, nachdem die Ausstellung stattgefunden hat, also um Abstand zu bekommen. Und da sind bei mir eigentlich so einige Bilder entstanden, um mich diesem Thema überhaupt irgendwie wieder annähern zu können, also um das zu ertragen sozusagen. Und dies ist jetzt eine Installation mit den Gummihandschuhen dazu. Man weiß, Ärzte brauchen Handschuhe für die Untersuchung, also dies normale Mittel. Ne? Und das ist also so ein Eingangsbereich. Dann können wir jetzt so mal weitergehen. Und da habe ich rechts an der Tür einmal den Text, ich weiß nicht, eine Ausstellung über Hamburger Ärzte, die in der NS-Zeit brutale Menschenversuche durchführten und wenige Jahre nach 1949 wieder in Amt und Würden als Ärzte weiter praktizieren konnten. Und über die Führerschule der Deutschen Ärzteschaft in Altrese, an der Studenten und Studentinnen der Heilberufe in deutscher Rassenhygiene und zu ausführenden Tätern der Euthanasie ausgebildet wurden. Vor und nach jeder Behandlung eines Patienten waschen sich Ärzte die Hände, konnten sich auch die Ärzte in der NS-Zeit nach Menschenversuchen, Foltern und kalkulierten Morden von ihrem Tun reinigen? Wie kamen sie zu der Überzeugung, dass es unwerte Menschen gibt, mit denen sie Versuche jeglicher Art anstellen konnten? Was bedeutet Bioethik für die Zukunft der Medizin? Wasche meine Hände, das ist jetzt die dritte, erweitert eine Ausstellung, die 2011 in der Kassenärztlichen Vereinigung Ärztehaus Hamburg zu sehen war. Diese Ausstellung ist dem Historiker Ernst Klee gewidmet, der im Mai 2013 gestorben ist. Ernst Klee als Erforscher der NS-Zeit hat Täter enttarnt und dazu beigetragen, das Euthanasie-Programm aufzuarbeiten. Dabei setzte er sich vor allem mit den Verbrechen an Behinderten und seelisch Kranken im Nationalsozialismus auseinander. Also Ernst Klee, diese Bücher sind auch auf dem Büchertisch, das ist ein Bestandteil der Ausstellung, zu sehen. Man muss dazu sagen, dass die Ärzteprozesse in Nürnberg bis 1946 stattfanden. Danach hat Mitscherlich den praktisch begleitet, wurde aufgerufen von den deutschen Ärztekammern, darüber zu berichten, damit um eigentlich die Ärzte nicht im Gesamten zu verurteilen. Es sollten also so Einzeltäter eigentlich deutlich werden für die Zeit. Und Mitscherlich hat dann aber ein super Buch geschrieben, was die Ärztekammer, das erschien schon 1947. Und die Ärztekammern Deutschlands haben das dann überall wieder einkassiert und eingestampft, sodass keiner eigentlich diese Inhalte vollziehen konnte. Erst 1960 gab es eine zweite Auflage. Und man muss sagen, Ernst Klee ist dann 50 Jahre später mit seinen Büchern über die Medizin in Deutschland, über das, was stattgefunden hat, hat er eigentlich erst mit der Aufarbeitung begonnen. Es gibt auch noch so andere gute Schriftsteller, die ich da auch alle mit als Installation mit einbezogen habe, aber das kann man sich dann da angucken. Ich finde diese Metapher ganz spannend mit dem Wasche meine Hände und den Handschuhen. Das sind ja beides so Versuche, auch Distanz zu schaffen und irgendwie den Menschen eher als Objekt wahrzunehmen. Ja, das kann man wohl sagen. Also die Normalisierungsgesellschaft. Was passiert eigentlich mit diesen Forschungsergebnissen der Ärzte, die in Auschwitz und an vielen verschiedenen KZs stattgefunden haben? Wo sind die nachdem eigentlich abgeblieben? Und das ist natürlich sehr interessant, sich mit Bioethik auseinanderzusetzen. Und insofern ist diese Ausstellung eine erweiterte Ausstellung, nämlich, dass wir auf die Zeit gucken, was ist heute? Was, wo müssen wir eigentlich uns vorsehen, Obacht geben, was passiert eigentlich, wenn wir zum Arzt gehen, geben wir unsere Niere her, wie bekommen wir unsere Kinder, was, also man muss doch sehr das hinterfragen, wo, denn das ist von der Ethikkommission, wird das nicht öffentlich diskutiert, also da gibt es verschiedene Strömungen, die versuchen, sich damit auseinanderzusetzen und die Bevölkerung darüber zu informieren, dass das eine große Gefahr darstellt, dass wir nicht wissen, was passiert denn mit unserem Normalisierungskörper. Wir werden genutzt, wir werden ausgebeutet, wir müssen gesund sein, wir müssen fähig sein zu funktionieren. Aber all diese anderen Dinge, die uns das Leben wichtig machen, die kommen da eigentlich gar nicht mehr vor. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass wir noch irgendwie existieren können mit diesen Grundvoraussetzungen, die uns da anbieten. Und insofern ist diese Ausstellung eigentlich, was habe ich aber auch erst nachdem mich weiterhin mit beschäftigt, was ist das eigentlich? Ärzte im Dritten Reich, gut, weiß man, ne? Mengele, den Namen habt ihr schon mal gehört, den kann man hier sehen, der Mann, der also im Auschwitz vor allen Dingen mit Zwillingen, mit Behinderten und mit Kleinwüchsigen extreme Untersuchungen gemacht hat. Und interessant ist, gestern hatte ich Besuch von einem Sohn, und zwar vom kommandierenden Ärzteleiter von Auschwitz, Dr. Eduard Wirz, da war der Sohn gestern zu Besuch, der eigentlich dafür zuständig war, das zu akzeptieren, was Mengele und all die Ärzte am Versuchen gemacht haben. Und wenn man hier jetzt weitergeht, findet man Professor Hinselmann, der war leitender Arzt in Hamburg-Altona in der Zeit und hat regen Austausch mit Auschwitz gehabt und sich die Proben, die man da dem Ausgelieferten entnommen hat, zur weiteren Forschung dann nach Altona geschickt. Und ich habe eine kleine Auswahl getroffen von Ärzten, die also vor allen Dingen in Hamburg an solchen Verbrechen beteiligt sind, waren. Ist da was zu Dr. Ritter dabei? Nein. Nein? Okay. Kannst du dazu was sagen? Nur grob. Ich hatte gehofft, da wird es jetzt, da hätten Sie vielleicht Infos zu, das war irgendwie jemand, der Versuche an Sinti und Roma gemacht hat. Ich glaube, ja, sogar ein Mann und seine Frau, und die danach noch relativ weiterführend waren im Umgang mit Sinti und Roma in Deutschland. Ja, das findet man alles. Also ich habe nicht, wie gesagt, ich habe mich beschränkt, weil das eine Flut ist des Unerträglichen. Aber das ist bestimmt bei RSP Deutsche Medizin im Dritten Reich zu finden. Und es gibt ein neues Buch, also er ist gestorben Anfang des Jahres. Der Fischer Verlag wird noch ein Buch veröffentlichen in diesem Jahr. Und ich finde, dass er so wenig Achtung bekommt. Also man hört kaum etwas in der Presse. Und er ist eigentlich ein Mensch, der geforscht hat und versucht hat, also in allen Bereichen herauszufinden, die Identitäten deutlich zu machen. Wie ist deren Geschichte und vor allen Dingen, wie ist die Geschichte nach 45? Ne? Also wir kennen Herrn Sauerbruch, wir kennen Herrn Weizsäcker, Bodelschwing, all diese großartigen Ärzte, die heute noch in Erinnerung doch eine große Bedeutung haben und sehr geachtet werden. Und wenn man liest, welche Entscheidungen die getroffen haben und dazu beigetragen haben zur Euthanasie, dann ist das eigentlich unglaublich und man müsste da eigentlich auch einmal aufräumen und das in der Gesellschaft mal vernünftig durcharbeiten. Ich meine, es gibt diese Bücher, aber wer liest die schon? Ne? Und ich finde deswegen das sehr richtig, dass das vielleicht in dem Zusammenhang, wo es Demokratie stärken heißt, die Geschichte zu kennen und Fragen stellen zu können und zu hinterfragen, was will ich, was, wenn ich was nicht verstehe, was war denn das für jemand, wie sieht denn das aus? Ne? Ja, Sie benutzen das Wort Euthanasie-Morde auch. Der schöne Tod heißt genau. Das. Genau, das ist ja auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Das ist sehr widersprüchlich. Ne? Also dieses Wort so zu benutzen, also dieses Wort überhaupt zu erfinden. Ne? Und das ist, also ich finde, man kann es eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Nicht? Der schöne Tod, da werden all diese Behinderten, also in Bussen, also in diese in diese Brennöfen geschoben. Also das ist schon sehr übel. Also da gibt es viele Orte in Deutschland. Ja, wir können ja uns einfach mal hier... Ich würde gerne einmal noch mal zurückgehen hier. Ja, das ist... Zwar, wir haben ja neben Mengele haben wir noch diese Bilder. Ja, das sind nicht nur Ärzte aus Hamburg, sondern wie gesagt Weizsäcker, alles, wo ich gedacht habe, also die ziemlich üble Täter waren im medizinischen Bereich. Und das habe ich also aus dem Buch von Koch, der über die einzelnen Schicksale geschrieben hat. Bei Ernst Klee ist das ohne Foto. Und bei ihm, und dann habe ich ganz viele Bücher und bei den Einzelnen nochmal die Lebensläufe nachgeguckt. Und eben auch einmal hier, ne, Absolventen, wie das so aussieht, neue deutsche Seelenkunde, wie die da alle so stehen in ihren Uniformen. Und naja, und wie dann eben diese Untersuchungen stattfinden. Und hier nochmal... Tja, der Unbekannte sozusagen, was ist man selbst? Also für mich war wichtig in dieser Ausstellung, mich nicht nur mit den Opfern zu befassen, was ja allgemein getan wird, sondern einfach mal zu den Tätern zu gucken und deren Lebensläufe und was ist eigentlich mit denen weiter geschehen. Sie haben ja auch die Frage gestellt, was hat diese Menschen dazu gebracht, andere Menschen als Versuchsobjekte betrachten zu können. Ja, und dann kommt man muss man einen sehr weiten Bogen schließen. Gerade also Ärzte, die Elite der Gesellschaft, das waren eigentlich die Ersten, die in Mitglieder der NSDAP wurden, im Gegensatz zu Lehrern und Richtern, weil sie sich Karriere erhofften, forschen zu können. Und es ist nicht so, dass Hitler die Ärzte brauchte, sondern es war ja umgekehrt. Die Ärzte waren glücklich, dass dieser Mann Tatsachen geschaffen hat, dass sie Menschenmaterial ohne Ende zur Verfügung hatten und all diese Forschungsversuche wirklich realisieren konnten. Und das hat eine Geschichte, die schon 100 Jahre vorher begann, also wenn man die Bücher guckt. Und da hinten, das ist ein neuer Bestandteil, das ist ein Stammbaum, was da ganz in der Ecke hängt, wo ich Darwin und Luther eben ganz besonders in den Vordergrund drücke, weil ich meine, dass Darwins Lehre der Auslese, ne, also wer ist hier der Beste, der kann überleben. Ne? Und das ist im Grunde genommen das, was dem wir heute entgegensehen. Und das war auch die Idee praktisch, die schon vor 200 Jahren eigentlich begann, großen Erfolg im Denken bei den Ärzten zu haben. Und so ist praktisch, haben die ganzen Ärzte gedacht, Mensch, ja, Elite, Reinrassigkeit, der fitteste Mensch, wir eignen uns die ganzen Ressourcen an in den anderen Ländern, um damit dieses stabile arische Volk dann auch wunderbar überleben kann. Ne? Deswegen diese Kriege dann, die in der Folge. Also es ist, greift eigentlich ineinander, was die sich dabei so ausgedacht haben. Ja, ne? Ja, wir haben... Das fand ich eigentlich noch ganz interessant. Wir haben neben dem Bild von Mengele und den anderen Ärzten haben wir die Deklaration von Genf, vom genau. Weltärztebund. Ja, was die für, das ist auch sehr interessant, also im Gegensatz bis 1933 war immer noch die hippokratische Eid, der da hinten in der Ecke hängt, war Standard sozusagen, dass man jeden Menschen achtet und zum Wohle des Menschen ihn versorgt und heilt. So wie Jesus Christus praktisch, das ist so eine kleine Abteilung auf der Seite, wo dann der Prozess mit Pontius Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht, ne? Nach der Verurteilung. Also um jetzt nochmal, jetzt diese verschiedenen Deklarationen, worauf wird Augenmerk gelegt? Ne? Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben. Die Gesundheit meiner Patienten soll oberstes Gebot meines Handels sein. Ich werde der alle mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod des Patienten hinaus wahren. Also alles wird jetzt unterschrieben, wunderbar, aber es hat eigentlich keine Bedeutung. Ne? Und da gibt es verschiedene unterschiedliche Deklarationen. Die ist von 1968, dann 83, wird immer 94 in Schweden, in Stockholm. Der Weltärztebund hat das dann festgelegt für alle Ärzte, die dann ihr Examen machen und den Beruf ausüben. Was ist eigentlich mit den Ärzten gewesen, die damals unter Hitler ausgebildet worden sind? Ist das auch eine Generation, die schon verstorben ist? Die meisten ja, aber es gibt, das ist ja sehr interessant, man muss sich ja vorstellen, guck, Sauerbruch, diese ganzen Leute sind uralt in den 90ern, aber es gibt, und viele sind gestorben, aber es gibt natürlich die Söhne, die auch oft dann Ärzte wurden und genau in der Tradition weitermachen. Vor allen Dingen sind viele hochgeehrt. Dr. Berning zum Beispiel hat so Leute hier in Hamburg, steht da in der Kaserne, untersucht. Wo ist er? Der ist da gar nicht abgebildet, aber steht, das ist hier, Dr. Abteilung Reserve Lazarett Hamburg-Wandsbek, erforscht 41/42 an russischen Gefangenen die Hungerwassersucht. Das heißt, die Leute werden so lange unter Wasser gehalten, kriegen nichts zu essen, bis sie dann hinüber sind und dann wird geguckt, wie lange konnte der das denn aushalten? Ach, das ist ja hochinteressant. Dann können wir ja so vielleicht vorgehen. Ne? Und dieser Mann wurde mit 75, das war in den 80ern, wurde er zum Geburtstag ganz eine Gratulation von der Ärztekammer, von allen Leuten. Also es hatte gar keine Bedeutung, dass der vielleicht Täter und etwas getan hat, was er eigentlich nicht mit seinem Eid vereinbaren kann, spielte eigentlich keine Rolle. Ne? Dann Herr Heißmeier, kennt ihr vielleicht die Kinder vom Bullenhuser Damm? Ja, das ist ja die spezielle Hamburger. Die, ja, aber es gibt ganz viel, nicht, wo der da diese Kinder da untersucht hat, denen was ein Lungentuberkel injiziert hat. Und dann wurden sie da lange auf der Krankenstation untersucht, dann ging es zu Ende und dann war 44 und die sagten, oh Gott, was machen wir denn jetzt mit den Kindern? Dann wurden sie nach Rotenburgs Ort, da in der Schule, wo jetzt die Gedenkstätte ist, da wurden sie dann noch aufgehängt. Ne? Und so wie ich die Geschichte kenne, wurden sie auch nach ihren Betreuern erstmal aufgehängt. Ja, nach den Betreuern, genau. Aber das Interessante ist, Herr Dr. Heißmeier konnte bis 63 bei sich in Leipzig, glaube ich, war das, unter seinem Namen eine ganz normale Praxis weiterführen, bis dann irgendjemand drauf gestoßen ist. Oh Gott, ist das vielleicht der Heißmeier von Neuengamme? Ne? Und dann wurde ihm der Prozess gemacht. Und dann hat er gesagt, ich habe vielleicht was getan, was ich nicht hätte tun dürfen. Das hat er an seine Frau geschrieben. Und so geht's. Und das ist Herr Holzmann. Herr Holzmann ist der in leitender Funktion der Kassenärztlichen Vereinigung Arzt gewesen und hat dafür gesorgt, dass alle jüdischen Ärzte suspendiert wurden in Hamburg, also aus ihrer Praxis rausflogen. Die sind entweder geflohen, haben sich umgebracht oder in KZs verschwunden. In diese Praxen, die ja dann frei waren, oft noch Wohnungen hatten, Patienten hatten, sind dann arische junge Ärzte eingezogen, die natürlich dann sich freuten, eine gute Existenz zu finden. Ne? Und ein interessanter Umstand ist, das ist Herr Dr. Adam, der war Mitbegründer eigentlich der Ärztekammer Hamburgs. Den haben sie dann 1942 nach Theresienstadt geschickt. Und da ist er dann umgekommen. Und als ich die Ausstellung machte, zum Abschluss habe ich dieses Bild also ins Treppenhaus gehängt. Da kam die Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung und hat gesagt, wenn sie es nicht sofort abhängen, wird das eine einstweilige Verfügung gegen Sie. Das ist ja wohl unglaublich, was ich mir da erdreiste. Wollen Sie zur Ärztekammer vielleicht noch mehr sagen? Die haben Sie ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Ausstellung, wenn ich das richtig verstanden habe, ursprünglich für die Ärztekammer entstanden ist. Nicht für die Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung. Die haben Ausstellungsräume, wo sie Künstler einladen, wo sie eigentlich erwarten, das ist Dekoration. Man kann, da sind viele Kongresse, die sich um diese Ausstellungsräume ranken. Und die Künstler freuen sich, die können ihre Werke verkaufen an Ärzte und dann sieht das ganz hübsch aus. Und ich habe das eben nicht so gemacht, sondern mich erstmal informiert, was ist denn das eigentlich für ein Ort und wissen eigentlich die Arbeit und Mitarbeiter dieser Kassen eigentlich von der Geschichte, was sie da eigentlich machen. Ich habe die gefragt, was machen sie, worin besteht ihre Arbeit und die haben erstmal gar nicht begriffen, was ich da eigentlich machen will. Malerei, ne? Ach, wie schön. Und dann war das nur ein großes Problem, als es dann um die Einladungskarte ging und ich aus diesem Ausstellungsraum eine Pflanze gern als Einladungsfoto hätte mit einem weißen Kreuz auf grün, was in dem Raum stand, um auf den Ort zu verweisen. Und dann haben wir gesagt, nein, das geht gar nicht. Sie müssen irgendwie Malerei schaffen. Und dann habe ich eben ein kleines Gebäckbild und auch kleine Gebäckbilder für die Kantine gemacht. Also die hatte ich schon. Und das habe ich dann als Kompromiss, damit ich das nicht gefährde, akzeptiert, obwohl mir das nicht behaglich war. Ne? Und die ganze Ausstellungszeit war, also diese Tafel war runtergerissen, es war viel Gepöbel, es war ziemlich. Und als ich dann, das war ja der letzte Akt, ne, wo ich das Bild da hing, es war keiner zu sehen, den Katalog haben sie mir auch nicht abgekauft, wo ich dachte, nein, wie ist ein bisschen Einnahme, sondern ich habe einen übergeben als Geschenk, wie sich das so gehört. Ne? Aber ansonsten war das trotzdem eine gute Erfahrung. Also diese Auseinandersetzung zu führen. Und ich habe ja in einem Archiv in Hamburg gesessen und mich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich Ärztekammer, Kassenärztevereinigung. Und da hatte ich auch so meine Schwierigkeiten. Ich bekam nämlich nicht die Entnazifizierungskarten von diesen Ärzten, die eigentlich dafür zuständig waren. Die waren, nein, ist nicht zu finden, ach, da müssen wir morgen wieder kommen und nochmal. Also, sehr interessant, wie das also abging. Moment, wer sind diese Ärzte, die hier auf der Tafel stehen? Holzmann, Lochmann, also Kühnke, Hinselmann, also dieser Arzt da aus Altona, sehr bedeutend. Das war nicht zu machen. Ihre Entnazifizierungskarte? Ja, die konnte ich also nicht einsehen, weil es noch eine Sperrfrist gibt. Muss man sich auch mal vorstellen. Das sind über 70 Jahre her, ja. Aber ich habe dann alles veröffentlicht, woran ich Zugang hatte. Das ist jetzt ein Teil, das ist nicht alles. Ich habe noch einen Ordner auf dem Tisch, wo man sich über alles andere auch noch informieren kann. Aber hier sind dann eben die Liste der Hitlerjugend, der zuständigen Ärzte. Und das Interessante in der Ausstellung war, dass mich mehrere Leute angesprochen haben, die sagten, oh, mein Vater steht da ja drauf, wie kommt der denn da hin? Wusste ich ja gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, Sie können forschen im Archiv, wenn Sie als Kind, als Verwandter, hat man die Möglichkeit, dann Einsicht zu nehmen. Und da bin ich jetzt doch in Kontakt mit einigen, die also jetzt drauf gekommen sind, mal ein bisschen die dunklen Stellen ihrer Väter da nochmal genau anzugucken. Sind das denn alles Väter oder sind da auch Mütter dabei? Nee, das sind alles nur Männer. Es gibt auch, also auch Frauen, die hier gearbeitet haben, also Ärztinnen, aber da gibt es ja noch so extra Bogen. Also ich habe 40 Seiten, glaube ich, alle Ärzte, die hier eingetragen waren, dann alle Ärzte, die suspendiert wurden, weil sie arisch waren, weil sie nicht arisch waren. Und hier, und wenn man sich dann das ist ein Findbuch. Findbuch ist wie so eine Anmerkung praktisch, wie im Archiv gucken, dieses Wort, dass man da eine Vorstellung hat von der Ärztekammer. Ich habe dann in allen möglichen Bibliotheken geforscht und jetzt hier nur eine kleine Auswahl getroffen. Ach so, das ist auch noch interessant. Das ist Herr Professor Kahlke, der ist hier an der Uni zuständig für Ethik und auch Medizin. Und der hat mich sehr unterstützt und mir vieles zukommen lassen. Und das hat er mir dann noch zugeschickt. Die Bedeutung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses für die Chirurgie. Eines der Hauptmittel zur Erreichung dieses Zieles der Erbgesundheitspflege, nämlich die Ausmerze von Erzübeln, ist bekanntlich die Unfruchtbarmachung schwer Erkrankter. Die Stätte, an der der Grundgedanke des Gesetzes in die schließlich allein befreiende Tat umgesetzt wird, ist der Operationssaal des Chirurgen. Das Gesetz bestimmt ausdrücklich, die Operation ist auch gegen den Willen der unfruchtbar zu machenden auszuführen. Also die können machen, was sie wollen, ob die Zustimmung geben oder nicht. Sie haben eigentlich alle Rechte. Man muss doch sehr vorsichtig sein, wenn eingefordert wird, dass wir was unterschreiben sollen, was dann mit uns geschieht. Letztendlich entscheiden die was. Und so. Dieser Auszug ist aus einer Fachzeitschrift? Ja, der Chirurg Leipzig 1906, hat mir Herr Professor Kahlke zur Eröffnung nochmal geschickt. Mhm. Und darin kommt Dr. Adam Fuhl, da kann man auch ganz viel, da habe ich, wie gesagt, im Ordner noch ganz viel Information, wenn man jetzt sich speziell damit nochmal auseinandersetzen will. Ne? Und das ist die Satzung der Ethikkommission der Ärztekammer Hamburg, 96. Und die ist auch ganz interessant, weil eigentlich auch alles meiner Meinung nach nicht offenbar wird, alles umgangen wird, die Tagen und die ganz hinter verschlossenen Türen, das wird nicht öffentlich gemacht. Und solche Bücher kann man eben auch einlesen, die habe ich auch mit dabei, also die sich kritisch damit auseinandersetzen, da gibt es so einige, aber ziemlich aufregende Sache. Also das kann man kaum aushalten, wenn man das liest, was da Realität wird. Können Sie da mal Beispiele nennen vielleicht oder genauer darauf eingehen? Also ich finde es fast pornografisch und würde es lieber nicht tun. Also man kann es lesen. Ja. Wirklich wahr. Gruselig. Ich finde, wenn man das, das ist so wie das Wort Euthanasie benutzt, man wiederholt es. Es ist, als wenn man nochmal etwas wiederbelebt, auch wenn ich jetzt diese Dinge so formuliere. Also ich, das ist, deswegen ist es so eine schwere Arbeit, dass man identisch mit sich bleibt, etwas vermittelt, wo man meint, es kommt durch die Sinnlichkeit der Anordnung vielleicht ein Zusammenhang rüber, wie vorsichtig man eigentlich umgehen muss mit Menschen und mit den Tatsachen in der Geschichte. Also das ist mein Versuch damit. Also ich finde diese, es reicht mir schon. Ne? Guck mal, Vermessen des Kopfes. Dann habe ich vor 2 Monaten gefunden, dass bei Jugendlichen in Köln die Köpfe vermessen werden, wenn sie schwarz gefahren sind, um das Alter herauszufinden, ob sie straffällig wurden. Das kann man im Ordner nachlesen, das habe ich auch nicht aufgehängt. Da kann man sich auch mal über die Praxis von Hamburger Ärzten im Fall der somalischen, in Anführungsstrichen, Piraten informieren. Ja. Da wurden auch absurde Maßnahmen durchgeführt, um festzustellen, wie alt die das sind. Das kann man doch nicht glauben, sowas. Ne? Also ich weiß nicht, es geht doch nicht an. Das sind jetzt Aufnahmen, wie es wie früher vermessen wurde. Ne? Sinti und Romas. Also über Sinti und Roma ist auch ein ganz, ist ein Buch, einiges von dem Ebbinghaus. Welches Buch ist das? Euch das besonders Ebbinghaus. Und auch bei Ernst Klee, also da gibt es extra Literatur, also wie Mediziner mit denen umgegangen sind. Aber das ist ja heute noch grauenhaft. Ebbinghaus. Achso, wir kneten. Hier habe ich auch das Grundgesetz, da wird man sich also möglichst darüber informiert, welche Rechte man hat und wie man. Na, das ist Carter, das ist, da ist bestimmt auch was drin. Das ist bei dem, ist auch besser, die Roman, großer Artikel. Ah ja, hier, Vernichten und Heilen. Von einmal Angelika Ebbinghaus und Klaus Dörner. Ziemlich bekannte Leute, die viel geschrieben haben darüber. In dem Sammelband von Markus End und einigen anderen findet sich da auch viel zu. Ja. Also die haben da ein extra Kapitel über Mediziner und Sinti und Roma und NS-Meines Wissens. Und bei Ernst Klee findet man ganz viel. Es kommt immer als extra Teil vor. Ne? Also Kommunisten, die Juden, ne, die politisch Verfolgte. Oder gibt es so gruselige Sachen. Also dieses Buch war für mich eigentlich auch Anlass. Das war kurz vorher erschienen, bevor ich eingeladen wurde da. Und die Frau hat hat 2 Jahre geforscht über die nicht-arischen Ärzte, die dann ihren Praxen verlassen mussten. Aber sie hat eben ihr Hauptaugenmerk auf die ganzen Opfer gelegt und geforscht, wo sind die abgeblieben, umgekommen. Also alles, das ist da die Hauptsache. Ja, wie heißt die Autorin? Anna von Villiers. Okay. Ne, und die hat wirklich so einen Forschungsauftrag gekriegt, also die hat das bezahlt gekriegt. Das ist natürlich ganz schön, wenn man so viel Arbeit hat. Ach ja, das ist auch noch ein wichtiges Buch, was ich noch geschenkt bekam von Arno Grün. Da habe ich auch was ausgedruckt, der Kampf um die Demokratie. Also weil das ja Thema des Hauses ist. Mhm. Und was kann uns schützen? Und da, das ist eigentlich nur die Empathie einem anderen gegenüber und sich selbst zu achten und eine Idee zu haben, was will ich eigentlich in diesem Leben? Das ist der einzige Schutz, den man hat, dass man nicht dem auf Nein geht. Nein, aber die Möglichkeit haben natürlich nicht die Menschen, wenn die eine schwere Kindheit hatten, brauchen die lange zu begreifen, dass sie berechtigt sind, was zu tun, was zu bedürfen. Ne? Ja, wir haben hier neben den ganzen Büchern auch so einen Ordner. Was finden wir darin? Ja, da sind, wie gesagt, die Unterlagen aus dem Staatsarchiv. Aus dem Staatsarchiv. Und dann habe ich noch ganz viel, noch kann man sich weiter informieren über so einzelne, über alles, was ich eigentlich praktisch so erarbeitet habe, habe ich da so zusammengetragen. Rassenhygiene, was das heißt, ne? was bezahlen. Aber einiges habe ich. Und hier ist eben diese Geschichte mit den Wirtsbrüdern Hinselmann, der auch 3 Jahre bekam, obwohl das sind die Romas, Französinnen, alle Leute ohne Narkose sterilisiert. Also nochmal ganz klar. Ja, und solche Sachen sind. Ach ja, das ist noch eine kleine lustige Variante, die da drüben hängt. Das Beinwunder. Also das sind praktisch die beiden Schutzpatrone der Ärzte, Kosmos, Mass und Damian, die von einem Schwarzen das Bein an einen Weißen amputieren. Und das ist ein Gemälde, ich weiß gar nicht mehr wann, das habe ich hier irgendwo aufgeschrieben. Ach nee, das ist Frankreich, aber es steht, glaube ich, da drauf. Das sind so die Darstellungen, wasche meine Hände, was das eigentlich heißt, das Ritual. Ne? Ich mache eine Tat. Bei Mengele weiß man, dass der immer mit weißen Handschuhen übers Gelände ging, also die nie auszog. Und dass viele NS-Ärzte unter Waschzwang litten. Also das ist auch bekannt. Also die schon verrückt wurden, wenn da irgendwas rumlag oder an Stäubchen oder also sich dauernd duschen und reinrichten und so. Also das war ja nicht so, dass die nicht wussten, was sie da taten. Ne? So wie Himmlers Rede 43, anständig geblieben zu sein, auch trotz dessen, was man hat tun müssen, um den reinen deutschen arischen Körper zu erhalten. Also das haben die mit Stolz gesehen, ne? Dass sie dazu imstande waren. Ja, vielleicht. Ja, hier sind jetzt, wie gesagt, diese, was ich noch soeben erzählte, habe ich natürlich auch über die Medizin. Ach so, Michel Foucault, dass er praktisch der Erste ist, 1976, der über die Biomacht geschrieben hat, auch sich sehr beschäftigt hatte mit den Nürnberger Ärzteprozessen und eigentlich etwas vorausgesehen hat, was Realität wird. Also diese Biomacht nennt er das, was haben wir, Bioethik, Bio-alles. Ne? Also was diesen Begriff, das ist eigentlich der Vorläufer der Bioethik, die dann Einzug gehalten hat in die Weltärzteschaft. Aber es gibt, wie gesagt, Strömungen und diese Artikel habe ich eben auch noch drin. Die Bioethikkonvention der EU, das, was Greenpeace dazu schreibt, also da gibt es verschiedene, also wenn man sich dafür interessiert, kann man auch im Internet viel finden. Also ich habe da nur so einiges hier ausgedruckt. Und bei dem anderen, ja ich glaube, Kittelrot, gestern war jemand hier, der sagte, also wissen Sie, am meisten hat mich dieser Anblick erschreckt. Sorry, auch interessant. Ne? Was sich dahinter verbirgt. Also was verbirgt sich hinter so einer Kittelfront, so einer Macht, also in dieser, ich habe da schon gar nicht mehr so einen Blick, weil das ist so ein banales Utensil eigentlich eines Arztes, aber trotzdem, die Anmutung hat doch schon so auch, strahlt ja auch eine Macht aus. Ne? Das gibt es ja tatsächlich mit Kitteln und Handschuhen bei ganz vielen Berufsgruppen, die so Distanz zu ihrem Gegenüber ausstrahlen müssen. Also auch wenn sich Polizisten und Sicherheitsleute anguckt, die sich vor irgendwelchen Konfrontationen so demonstrativ die Handschuhe anziehen. Und dann sind ja mit der Uniform und dem Kittel auch eine gewisse Rollenidentität und Distanz zum normalen Leben ein. Diese Uniform, weißt du, wie früher die, ja wie hier, was dir auch gleich auffiel, die Kinder haben ja alle Blusen an. Ne? Also wir gehen jetzt alle rein und verlassen unsere Identität. Jetzt sind wir eine genormte Gesellschaft. Ne? Das ist genau das, was Foucault eigentlich schon gemeint hat. Und da, was bei uns jetzt zu dem Standard kommt, dass wir alle so leben müssen, dass wir gesund sind, Sport machen. Es wird bald kontrolliert, ob jemand trinkt oder raucht oder zu viel Süßigkeiten isst. Oder was weiß ich. Ne? Also wir müssen alle sehen, dass wir fit sind und arbeiten können. Also ja, uns einfühlen in diese Gesellschaft. Ja, vielleicht nochmal für die Zuhörer. Also wir stehen hier vor einer rosanen Wand mit weißen oder durchsichtigen, so milchig durchsichtigen Plastikkitteln. Das sind auch zwei verschiedene. Hat das irgendwie? Das sind zwei verschiedene. Nein, das liegt noch daran, dass in den Ausstellungsräumen der Kassen, also in Vereinigung, die Räume getäfelt waren mit Holz, aber in einem roten Ton, aber so blut, also dunkelrot, ne? Dunkler Rot. Und ich habe das jetzt hier übertragen und dann war das hier eine Wand und da flatterte das so und die sahen irgendwie so unangenehm plastikmäßig aus. Also ich, nicht so, deswegen habe ich das so entschieden. Und das ist also rosa, würde ich das, es ist mehr pinkrot. Ja. Also es ist jetzt nicht, es sollte kein Blutrot werden jedenfalls. Also ich dachte so, hat das so was Offenes. Man kann alles Mögliche. Ja, und wir haben auf der rechten Seite davon eben dieses Porträt, was wir eben schon besprochen haben, von Dr. Julius Adam. Und auf der anderen Seite... Ja, rein und heilig werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. In alle Häuser, die ich betrete, werde ich eintreten zum Nutzen der Kranken, frei von jedem absichtlichen Unrecht. Hippokratischer Eid von den Griechen, ne? Also das ist... Und daran halten sich eigentlich alle Menschen seitdem, beziehungsweise nach 45 gibt es jetzt immer diese anderen Deklarationen, wo auch mehr oder weniger anderer Schwerpunkt gelegt wird. Also wen bin ich zuerst verpflichtet? Meinem Vorgesetzten, also dem Staat. Ne? Also da gibt es ein paar kleine Unterschiede, die interessant sind, die kann man ganz gut vergleichen. Moment, also Sie sagen, in der neueren Auflage ist es... Also er hat keine Bedeutung mehr. Also wenn das die Arzt hat, wird von den anderen von niemandem mehr. Der Ding ja, ist seitdem erledigt, weil es so nicht mehr stimmt, sondern die sind oft dem Staat verpflichtet, nach den Bedingungen, wie Gesetze gemacht sind, werden andere Punkte bedeutender. Ne, da hat der Arzt ganz andere Rechte, rein und heilig. Rein und heilig wäre es hier doch, rein und heilig. Ne? Ja, trotzdem ist es ja immer noch das, worauf Sie zu Beginn Ihres Abschlusses schwören. Heute nicht mehr. Nicht mehr? Nein, das ist eben zu Ende. Also da weiß man schon, dass man das... da steht jetzt, kann man ja noch mal gucken. Es gibt noch einen aus dem Helsinki-Deklaration, das weiß ich aber. Bei meiner Aufnahme als Berufsstand gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Ja, was ist bitte Menschlichkeit? Je nachdem haben wir welche Staatsform finden wir gerade vor. Das ist ja eine Deklaration, die auf alle Länder zutrifft. Ja. Und dann Gelöbnis. Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand, ach ja, was habe ich gesagt? Ich werde meinen Lehrern die schuldige Achtung und Dankbarkeit erweisen. Was heißt das bitte? Ich werde meinen Lehrern, also Herr Professor sowieso hat die Ansicht, ich werde mit dem die Achtung und Ehre erweisen. Und nicht nur das, also auch die theoretischen Lehrer, und das sind ja durchaus auch diese ganzen Männer. Ja, so ist es. Das sind alles Hochschullehrer, die praktisch Mediziner ausbilden in diesem Land. Man muss dazu wissen, dass wenn man ein Medizinstudium macht, man in keiner Weise es Fach ist, die Geschichte des Dritten Reiches, die Geschichte der Ärzte im Dritten Reich, dass man darüber Kenntnis hat. Das ist eigentlich ein Unding. Ne? Zu wissen, was haben die eigentlich getan, das wird völlig ausgespart. Das ist, warte ich, gestern war noch im... Also ich kenne so ein paar junge Studenten, die sagen, nö, komm, habe ich noch nie gehört, was ist das denn? Die haben keine Ahnung. Das ist eigentlich, und das finde ich, das ist der zweite Punkt im Gelöbnis. Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben. Ja, was, jeder hat eine andere Vorstellung. Bitte, da müssen wir erstmal klären, was ist Gewissenhaftigkeit und Würde? Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod des Patienten hinaus wahren. Ja, und ja, Punkt 4 ist eigentlich, die Gesundheit meines Patienten soll oberstes Gebot sein. Meines Handels sein. Genau. Punkt 4, also nach Achtung vor den Lehrern. Ne? Punkt 4, nicht da beim Hippokratischen Eid. Da ist es das erste Gebot, dass ich dem anderen mit Achtung entgegentrete und dafür zum seinem Wohle meine Arbeit tue, wenn ich den Raum betrete. Und hier ist ein bisschen eine Reihenfolge. Ne? Wobei, ich glaube, die Frage ist, wen der Arzt als Patienten begreift. Ob er halt das Individuum als Patienten begreift oder sozusagen den Volkskörper. Genau. Also ob sich der Arzt halt auf schlechte gesellschaftliche Ziele festlegen lässt. Genau, das ist auch noch möglich. Ne? Das ist doch daran, das ist doch eine schwammige Angelegenheit, finde ich. Und das ist jetzt Standard. Und dann gibt es eben noch den neuen Ethik und die geben eben nicht bekannt, was sie da beschließen, wie diese Formulierungen lauten. Wonach sich, ne, ob dir eine Niere entnommen wird oder du Zwillinge bekommst oder Dollinge oder was am besten ist, schon gleich anzulegen, damit dein Kind blauäugig. Und dazu könnte ich ein schönes Gedicht vorlesen von, warte mal, irgendwo hatte ich das. Von Erich Kästner. Der war ja seinerzeit weit voraus. Ach ja, der synthetische Mensch 1932. Professor Bumke hat neulich Menschen erfunden, die kosten zwar laut Katalog ziemlich viel Geld, doch ihre Herstellung dauert nur 7 Stunden. Und außerdem kommen sie fix und fertig zur Welt. Man darf dergleichen Vorteile nicht unterschätzen. Professor Bumke hat mir das alles erklärt. Und ich merkte schon nach den ersten Worten und Sätzen, die bunkischen Menschen sind das, was sie kosten, auch wert. Sie werden mit Bärten oder mit Busen geboren, mit allen Zubehörteilen, je nach Geschlecht. Durch Kindheit und Jugend würde nur Zeit verloren, meinte Professor Bumke. Und da hat er ja recht. Er sagte, wer einen Sohn, der Rechtsanwalt sei, etwa benötige, brauche ihn nur zu bestellen. Man liefere ihn frei ab Fabrik in des Vaters Kanzlei, promoviert und vertraut mit den schwersten juristischen Fällen. Man brauche nun nicht mehr 20 Jahre zu warten, dass das Produkt einer unausgeschlafenen Nacht auf dem Umweg über Wege und Kindergarten das Abitur und die übrigen Prüfungen macht. Es sei ja auch denkbar, das Kind werde dumm oder krank und sei für die Welt und die Eltern nicht recht zu verwenden. Oder es sei musikalisch. Das gebe nur Zank, falls seine Eltern nichts von Musik verständen. Nicht wahr? Wer könne denn wirklich wissen, was später aus einem anfangs ganz reizenden Kinde wird? Bumke sagt, er liefere auch Töchter und Väter. Und sein Verfahren habe sich selten geirrt. Nächstens vergrößere er seine Menschenfabrik. Schon heute liefere er 219 Sorten. Misslungene Aufträge nehme er natürlich zurück. Die müssten dann nochmals durch die verschiedenen Retorten. Ich sagte, da sei noch ein Bruch in den Fertigartikeln, in jenen Menschen aus Bumkes Geburtsinstitute. Sie seien konstant und würden sich niemals entwickeln. Da gab er zur Antwort, das ist ja gerade das Gute, ob ich tatsächlich vom sich entwickeln was halte? Professor Bumke sprach in gestrengem Ton. Auf seiner Stirn entstand eine tiefe Falte. Und dann bestellte ich mir einen 40-jährigen Sohn. Also das ist das, was so in etwa dem entspricht, was der Runde über die Zukunft des Menschen schreibt, was in diesem Buch hier nachzulesen ist. Und Bioethik und die Zukunft der Medizin sozusagen. Also das in ganz... Naja, wenigstens humorvoller Art und Weise. Ne, damit das, man kann ja auch drüber lachen. Sind Sie eigentlich Medizinerin als Künstlerin? Oder? Nee, ich bin bildende Künstlerin und okay. Keine Historikerin. Ich sitze, aber ich verstehe das auch als Kunst. Also mich auseinanderzusetzen, mit solchen Sprache zu benutzen und Dinge zu formulieren. Und es ist vielleicht wie ein Displacement, dass man sieht hier eine Vermischung. Ich bringe nichts Fertiges, jeder muss ordentlich sich aus dem Wirrwarr da selber was herausziehen und daran arbeiten. Es ist ein Angebot, sich mit der Zeit zu beschäftigen und mit sich selber. Und ich bringe dann einfach nur ein paar Utensilien dazu, die mir sinnlich erscheinen, dass man Lust dazu bekommt. Ne? Zum Beispiel der Tisch, jetzt dazu, also komplementär, man guckt. Die Bücher, man kann sitzen und lesen und schreiben. Also es ist die Frage, ob ein Bild noch die Aussagekraft hat, irgendwie was zu transportieren. Also es ist quasi so eher eine Gesamtinstallation? Ja, so kann man sagen. Und wie lange steht einem dieses Angebot noch offen? Also wie lange gibt es die Ausstellung hier? Die Ausstellung gibt es jetzt normalerweise so lange, wie die da oben auch ist. Das ist bis zum 13. September. Aber man hat mich schon gebeten, es länger stehen zu lassen. Was ja auch ganz schön ist, denn ist dies nochmal so gesondert, ne, für sich da. Und ich würde natürlich auch gerne noch weitergehen, also weil immer wieder neue Informationen kommen, durch diese Erfahrungen, wie was die Leute immer mitbringen, dass das natürlich auch gut ist, wenn man das öffentlich macht. Also da steht mir jetzt wieder Arbeit ins Haus, das Ding zuzufügen. Ne? Wie auch, es gibt hier einen Film zu sehen über Alt-Resel, das ist auch etwas, was ich vorher nicht wusste, auch erst durch die Ausstellung, dass es eine frühere Schule für Mediziner gab in Mecklenburg-Vorpommern. Und da bin ich dann hingefahren und habe mir das mal angeguckt. Und den kann man da angucken und habe hier darüber ein paar Informationen. Und das Fatale ist, dass das Grundstück, wo diese Führerschule stand, verkauft wurde. Und zwar an eine so ein bisschen esoterische Lebensgemeinschaft, die das als Kraftort benutzen und da so Coaching und Körperertüchtigungsgeschichten und sowas alle machen. Da findet man also nichts über, was war die Geschichte dieses Ortes, sondern das ist jetzt außerhalb dieses Gebietes, wo diese Leute sich bemühen, das habe ich eben hier auch nochmal geschrieben, doch eine Gedenkstätte herzustellen, dass man darüber Informationen bekommt. Und so sah das dann aus, da waren alle Ärzte praktisch Hebammen und Apotheker. Na, Hebammen war so, die wurden nicht im medizinischen Fragen unterrichtet, sondern hauptsächlich in rassenkundliche, also dass sie man das NS-Regime unterstützen. Und Hebammen hatten eben die Aufgabe, so ausgebildet nach Hause zu fahren, dass sie dann sehen, ob ein Kind einen kleinen Schaden hat und dann kann man es gleich entsorgen oder ob die Eltern vielleicht nicht richtig angepasst denken. Und somit hatten die natürlich eine ganz große Macht. Und da gibt es auch ganz viel, Frau Dr. Conti und so einige Ärzte, die das dann besonders vorantrieben. Ne? Das ist. Da oben das Bild finde ich ganz interessant, was bei Luther und Darwin beginnt. Das macht ja so ein bisschen den Zusammenhang deutlich zwischen Aufklärung, Moderne und aber auch zum Umschlagen. Und das sind eben noch so Politiker, eine Großadmiral und Bismarck und was weiß ich. Also, und das andere sind alles bedeutende Ärzte aus der Geschichte. Aber ich fand eben sehr wichtig, Luther, der ja auch sehr verehrt wird und auch das Luther ja, glaube ich, jetzt schon in Vorbereitung ist. Und da habe ich dann mal sein Buch hier was rauskopiert, der Antisemitismus von Martin Luther. Und diese 9 Punkte, was soll man mit dem Juden? Taufe ich einen Juden auf den Namen Abraham, hänge ich ihm einen Stein um den Hals und schmeiße ihn in den Fluss. Also und sowas alles. Und da steht dann auch, man soll die Häuser verbrennen, man soll ihnen Hacke geben, dass sie arbeiten. Also all das, was dann eigentlich Wirklichkeit wurde, darauf wird sich auch berufen. Und bei den Nürnberger Ärzteprozessen war ein Herr, wie heißt der, Streicher, nee, kein Arzt, sondern der hat so Pamphlete rausgebracht, der Stürmer. Ja. Und der hat sich berufen, der wurde zum Tode verurteilt und hat gesagt, wenn ich zum Tode verurteilt werde, dann müsst ihr eigentlich bitte sehr Herrn Martin Luther zuerst verurteilen. Also hat sich darauf berufen, auf diese Schriften. Er hätte doch nur das ausgeführt, was gewollt wurde auch von der Kirche. Und das ist interessant, sich also auch mit Martin Luther, also diese Sachen kann man dann im Ordner alles angucken. Das ist eben diese Ideologie, diese Rassenideologie. Woher kommt die eigentlich? Das ist kein Phänomen des Dritten Reiches. Ne? Nicht für diese Jahre, wo die ihre Herrschaft hatten. Das ist schon lange vorher. Also da gibt es Sachen, also so war mir das auch nicht klar. Also ich lerne immer wieder was Neues dazu und kann es dann auch richtig einordnen. Ne? Na, und hier ist praktisch Empathie, das, was ich vorhin gesagt habe. Und nun nochmal der Nürnberger Kodex von Michael Wunder über das Vermächtnis und die Zukunft. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon ein bisschen erzählt. Wer ist denn Michael Wunder? Ja, der ist in der Ethik, im Ethikrat, in diesem weltweiten Ethikrat, lebt in Hamburg, ist für die Alsterdorfer Anstalten zuständig, hat arbeitet mit Behinderten und ich habe an der Uni eben so ein paar Vorträge von ihm gehört und habe mir daraufhin das Buch gekauft und habe versucht, ihn einzuladen, weil also ich finde, das wäre genau richtig, dass er hier mal einen Vortrag hält. Aber der Mann war gerade unterwegs und hatte keine Zeit, aber vielleicht gelingt das ja doch im anderen Rahmen, es muss ja auch nicht hier dann stattfinden. Aber der hat auch über Ethik ein Buch geschrieben, also und ist einer der Vertreter, Obacht zu geben, dass dieser Ethikrat nicht das realisieren kann, was diese Leute da sich so vorstellen. Also versucht dagegen zu arbeiten und solche Dinge eben so zu veröffentlichen. Ne? Medizin, also wir versuchen am Menschen, also diese ganzen Sachen, das war für mich doch sehr eindrücklich und ich fand, es ist schon nicht mehr so bedeutend, obwohl natürlich viele Menschen gar nicht wissen, die Geschichte der Mediziner im Dritten Reich. Aber zu sehen, wohin geht das, was ist. Also deswegen ist das jetzt erweitert. Ich habe auch übrigens mehrere Filme, was eigentlich hier alle sind. Wie gesagt, den, dann Ärzte ohne Gewissen. Das ist ein schrecklicher Film von Ernst Klee, den hat er 96 gedreht. Unter schwierigen Umständen bekommen. Aber es geht über eine Stunde und man ist dann mal fertig mit den Nerven. Das muss man nicht unbedingt jetzt angucken. Dann habe ich Nacht und Nebel, das ist auch ein ganz berühmter Film, auch über Ärzte im Dritten Reich. Dann nochmal über das Musterdorf im Altresel, Besuch Altresel. Und dann habe ich noch mir erlaubt, hier einen schönen Film dazu zu legen. Und zwar über die Bilder von Piero della Francesca, der ist hier nicht mit dabei, aber der über die Geißelung Christi viel gemacht hat. Und das ist Malerei, wo das Licht, wo die Fläche, die Distanzen eigentlich alle einbezogen sind. Also wenn man sich mit Kunst beschäftigen will, ist für mich vorbildhaft. Und es wäre vielleicht auch ein Anlass, also wenn man jetzt nicht mehr das hören will, sich vielleicht mit sowas zu befassen. Das ist sehr schön. Also da kann man italienische Renaissance dann angucken. Ist das auch alles italienische Renaissance hier? Nein, das ist Meister Bertram, ne, den wir hier in der Hamburger Kunsthalle haben. Aber dieses Bild hängt in Hannover. Das ist ein Altar, wo man hier sieht, wie er sich die Hände wäscht. Das ist aus Lili Salzburg, das ist aus einem wunderschönen kleinen Buch, 13. Jahrhundert. Das fand ich sehr schön, so aus der Zeit. Da wäscht sich auch 13. wieder jemand. Das ist immer Pontius Pilatus. Aha. Das ist ein Buch da, wo man sich über die Geschichte Pontius Pilatus ja auch das angucken kann, wie das tatsächlich, also die verschiedenen Archive, die verschiedenen Möglichkeiten, das zu interpretieren. Also nicht so das, was wir so kennen. Er ist schuldig, Pontius Pilatus, und obwohl seine Frau eigentlich schon Anhänger Christi war und er eigentlich nur noch das, die eigentlich da das Volk aufgehetzt haben, das war dann nicht, dass die Juden nun Christus umbrachten. Das ist damit, also diese Schuldfrage der Juden, die ja damit angesprochen wird, ist auch interessant, sich. Das ist aber wieder ein Thema für sich. Ich kann, ne, das darf nicht zu weit gehen. Aber ich habe einfach verschiedene. Das ist sehr schön von Frau Angelico, diese typische Art und Weise, sowas darzustellen im Altar und wie der eben einen Krug hält und da das Wasser in die Hände rennen lässt. Ne, und so die Hände reinigt. Und das fand ich auch schön. Das hat aber irgendjemand Unbekanntes gemalt. Das habe ich im Internet gefunden und dachte, was hat ihn bewogen zum Bild, und man weiß nicht wer, Hände in Unschuld. Und dann noch so ein bisschen Heiland, örtliches Vorbild, Krankheit und Heilchen als Zeichen der Allmacht Gottes. Ne? Was ist ja vielleicht die gute Voraussetzung, wenn man andere heilen kann. Das war der Audio-Rundgang durch die Ausstellung Wasche meine Hände in Unschuld Nummer 3 in dem Schulmuseum Seilerstraße. Der Eintritt ist frei und im gleichen Gebäude gibt es auch noch eine Ausstellung über die extreme Rechte. Weitere Informationen unter hamburgerschulmuseum.de.